ihr Megaperls hat euch so weich gespült. Wie ist es bloß, wenn man lebt und doch nichts fühlt? Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Tag für Tag so viel Unrecht, dass es keinen interessiert. Wen wundert's da, wenn mancher an sich selbst krepiert? Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Pfui! Sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit. Weil Menschen sterben und ihr schweigt. Scheiben splittern und ihr schreit.